Ja? Ja. Gut. Ja, das war's mal wieder. Willkommen zum nächsten Mal, wenn es dann immer wieder heißt. Immer derselbe Witz. Ach, schade. Aber du schneidest den ja raus. Mist. Ja, willkommen bei Humoralpathologie, dem Weltspitzen-Podcast für Lars von Trier-Fans. Mein Name ist Roger, dann ist auch noch Tim im Haus. Hallo. Und auch noch Henrik. A.k.a. Barashavi, formerly known as Theophrastos Bombastos. Ja, und Rebecca. Wieder Zeit. Hallo. Kopeschuh, die Elfenbeauftragte. Ja. Okay, ja, also sie ist nicht da. Nee. Die ist gefeuert. Wir sind jetzt endlich wieder zu dritt. Richtig, wie am Anfang. Ja. Ja, wir mochten sie halt nicht mehr. 25% leiser in dieser Folge und mehr awkward silence. Genau. Also wir haben jetzt auch nicht mehr die Bestätigung, wenn wir irgendwelche dummen Witze machen, dass auch Frauen drüber lachen würden. Naja, mal schauen, wie das dann wird. Ja, aber mit der Geschichte warten wir, bis wieder eine Frau im Raum ist. Genau. Ja, Becker hat auch gesagt, sie will definitiv nichts verpassen von der Geschichte. Also wenn sie oder denn die nächste Dame, die hier mit aufnehmen darf, kommt, dann wissen wir noch nicht, wer ihre Nachfolgerin ist, dann geht's weiter. Mit dem Fritz. Mit dem Fritz Perfekt. Ja. Wir müssen mal so eine Umfrage machen mit Fritz Perfekt, weil es sind doch sehr gemischte Reaktionen, die da kommen. Ja, echt gemischt. Ich glaube, so 90% meinen immer beide Daumen hoch und 10% meinen nie wieder. Ja, können sein, aber vielleicht sind die Zahlen andersrum. Seit wann kümmert uns das, was die Hörer sagen? Das stimmt. Ja, es ist viel passiert seit dem letzten Mal. Wir haben unseren T-Shirt-Verkauf angerollt. Erfolgreich, möchte ich sagen. Wir haben ein T-Shirt sogar schon nach Japan verkauft. Wow. Und ein T-Shirt nach Deutschland. Das macht insgesamt? 2 T-Shirts. Krass. Nicht schlecht. Ja, also ich denke mal, wir können bald das vollberuflich machen mit diesem Podcast. Aber Umsatzsteigerung um 100% gegenüber letztem Mal. Ja, stimmt. Letztes Mal haben wir nur das T-Shirt, das ich gekauft habe. Und das ist das, was Henning gekauft hat. Und dann noch das weitere T-Shirt. Wow. So. Das war eigentlich ganz schön. Ja, nicht schlecht. Hat mich sehr gefreut und ich war positiv überrascht. Ansonsten ist natürlich jetzt gerade, hört uns wahrscheinlich eh keiner heute zu, weil es ist jetzt ja gerade die Weltskeptiker-Konferenz. Genau, also wir nehmen das ja während der Weltskeptiker-Konferenz auch auf. Live. Vor unserem Publikum. Leider ist keiner zu unserem Panel erschienen, ich weiß auch nicht wieso. Ja, hat irgendwie nicht so eingeschlagen, naja. Und deswegen ist ja nicht der ganze Podcast jetzt so, dass wir immer so versteckte Vorwürfe allen Leuten und gerade den Hörern gegenüber machen. Ich denke mal, halt nächstes Mal, wenn wir ein Panel für einen Weltskeptiker-Kongress machen, dann sollten wir es vielleicht in Berlin machen. Mhm. Okay. Aber ich meine, wenn man schon aus Amerika oder aus den USA herkommt, oder aus den Staaten, dann ist das ja nicht so weit. Dann kann man auch nochmal einen Abstecher machen nach Tübingen. Sehe ich auch eigentlich kein Problem. Aber die denken halt, das ist alles dasselbe, weißt du? Europa. Ja. Eingebildete Schweine. Richtig. Ach ja, genau. Wir waren im Kino auch inzwischen. Ich Avengers. Nicht. Avengers. Du ziehst das durch, oder? War auch. Nee, das schneide ich alles raus. Ja, also nochmal von vorne, oder? Was von vorne? Die ganze Folge. Ja. Ja, das ist echt seltsam. Ja, ich glaub, haben wir schon mal überhaupt zu dritt aufgenommen? Ich glaube nicht. Nee, wir haben nicht zu viel. Seltsam. Ich fühle mich nackt. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Aber es ist sehr männlich heute. Ja. Ja, und das hat auf jeden Fall einen Testosteron-Podcast. Ich bin auch gar nicht müde. Heute Morgen habe ich schon einen Krankenwagen gerufen und ich bin um 6 aufgestanden. Das ist mein Tag. Spannend. Nicht schlecht. Nicht so toll, ne? Ich habe Windows installiert. Ja, auch nicht so toll. Und bei dir? Ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts. Ich habe Windows für einen Krankenwagen installiert. Wow. Auf einem Krankenwagen Auf einem Krankenwagen habe ich Windows installiert. Ich glaube, du lügst. Aber nur ein bisschen. Das Blutzuckergerät von dem Krankenwagen heute hat nicht funktioniert. Da mussten die 2-mal pieksen. Das Blutzuckergerät. Ja, das war nicht so toll. Dann hat er geflucht, der Richie. Der eine von denen hieß Richie. Echt? Ja. Richie. Das war, ja, Highlights nach Folgen-Highlights. Was haben wir sonst gemacht? Wir sind im Moment natürlich, haben wir eigentlich nicht viel zu erzählen, weil wir rund um die Uhr arbeiten. Richtig. An einer wunderbaren iPhone- und Android-App. Man könnte es auch ein Spiel nennen. Dazu bald mehr, da darf jeder sehr gespannt sein. Das wird ein Knaller. Ja. Das wird noch besser als das T-Shirt. Noch besser. Aber es hat nichts mit dem Podcast zu tun. Aber es hat nichts mit dem Podcast zu tun. Wir sind nur zufällig auch im Spiele-Business. Ja. Die werden sich ganz schön. Die Leute werden sich ganz schön wundern, wenn dann rauskommt, dass es wirklich stimmt. Ja. Wenn das dann rauskommen sollte. Mhm. Also wir hoffen, dass wir es auf jeden Fall bald schaffen. Drückt uns die Daumen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal ein paar Ursprungsnamen, damit das jetzt nicht zu sehr abdriftet. Ich habe zum Beispiel eine lange Liste mit Ursprungsnamen mitgebracht. Ah, das ist ja praktisch. Ich habe meine zu Hause vergessen. Und ich denke, wir vergeben heute zuerst an Steffen K. aus Querfurt. Querfurt. Ja, ich weiß nicht, der hat geschrieben aus Querfurt. Gibt es das wirklich oder meint er Erfurt? Der meint Erfurt. Erfurt ist eine schöne Stadt. Da ist eine Brücke, die so an beiden Seiten bebaut ist mit Geschäften. Und das sieht aus wie Assassin's Creed. Krass. Ja, auf der Brücke sind Gebäude gebaut. Krass. Und wenn man da weitergeht, dann ist da ein ganz guter Jeansladen, wo ich mir Jeans gekauft habe, die mir jetzt nicht mehr passt, weil ich zu dick geworden bin. Ja, weil du so viel Crepe isst. Genau, weil ich immer nur Crepe esse. Also. Wer ist das? Nochmal. Ist Steffen aus. Ach, Steffen aus. Erfurt. Und Jan aus Berlin ist, Buscherano. Nicht schlecht. Er hat uns gefragt wegen des iTunes-Feedes, ob das jetzt, ob wir da mal die alten Folgen irgendwie wieder hochladen können. Ist das, das haben wir noch nicht gemacht, ne? Nee, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Also, wenn jemand weiß, wie man das machen kann, dass nicht nur 20 Folgen immer da drin sind, kann man uns vielleicht mal Bescheid sagen. Genau, also ich habe, das kann ich ja kurz sagen, wir haben das so, unser Hauptzeug ist ja bei Tumblr. Und der Feed ist dann nochmal über Feedburner. Also wenn irgendeiner weiß, wie man das da konfiguriert, dass da zum Beispiel alle Sachen drin sind und nicht nur die letzten 10, der kann mir das gern sagen. Ja. Weil ich habe es auf die Schnelle nicht rausgefunden. Und da das ja ein Zero-Effort-Podcast ist, wollte ich dann auch nicht mehr Zeit investieren. Ja, genau. Atze aus Potsdam ist Getupo. Markus aus der Schweiz ist Rahushati. Aus der Schweiz. Ja, bei Schweiz braucht man keine Städtenamen, das kann sich eh keiner vorstellen. Ist der in Zürich oder in Bern? Ja, ist ja 50-50, also wahrscheinlich in Zürich. Anja kriegt von Pascal, also via Pascal kriegt Anja einen Ursprungsnamen und zwar Nanisha. Die hätte sich bestimmt nicht getraut zu fragen selbst. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht war sie schüchtern, aber... Ich finde, das ist auch immer ein toller Liebesbeweis. Also Pascal, Anja, wir sollen dir sagen, Pascal. Ja, genau. Nein, der Podcast sind wir nicht. der Hund Himiko. Wer ist denn der Podcast? Der immer so Liebesgrüße rauskriegt. Ja. Ich weiß es nicht. Also wir machen ja ganz viele Podcasts, aber wir machen Alexander-Podcast. Wir machen nicht so, mein Lebensgefährte hört euch immer und könnt ihr nicht mal, jetzt ist unser Jahrestag, mal uns alles Gute wünschen. Nee, das machen wir nicht. Also Anja, bescheuert. Was Pascal eigentlich sagen will. Also, der Hund Himiko ist Dumeho. Also? Japanische Namen klingen eh schon wie Ursprungsnamen. Stimmt. Nikolas C. ist Ridoko. Nicht aus schlecht. Facebook. Ja, nicht Nicolas Cage. Nicolas Cage, habe ich gehofft. Henning aus Bielefeld ist... Nushulu. Man sollte seine eigene Schrift lesen können. Franziska Nushulu. K. ist Nufara. Und Leon aus Gießen letztendlich ist Rico Neno. Cool. Okay, das sind alles gute Namen heute. Es waren wieder, ich finde, auch eine besonders schöne Namensliste dieses Mal. Oh, das ist so komisch, es kommt zu wenig. Es sind zu wenig Stimmen im Raum. Können wir nicht einfach noch irgendwie was anstellen, irgend so ein YouTube-Video im Hintergrund laufen lassen? Oder so? Ich werde einfach jetzt doppelt so oft Ja sagen. Ja. Ja. Ja. Okay. Okay, das ist schön. Aber irgendwie ist es auch erfrischend, finde ich. Genau. So in das der Kerngruppe das zu machen. Ja, mal nur die Mitglieder vom Podcast, die wirklich zählen. Ja. Ja. Also ohne diese Leute, die sich nur an den Ruhm anhängen. Ja, genau. Diese Trittbrett-Caster. Richtig. Ansonsten habe ich erlebt in letzter Zeit, was vielleicht ganz interessant war, ich war auf einer Konfusfahrt. Ah, cool. Also was macht man da so? Also man fährt da hin und dann geht man sonntags in die Kirche und sitzt dann da 2 Stunden. Ist das so wie so Scientology oder wie ist das? Ja, mit weniger UFOs ohne Maschinen. Und ja, dann sitzt man da halt so 2 Stunden und dann geht man raus und isst ganz viel Kuchen und Mittagessen. Auf jeden Fall war das irgendwie ein seltsames Ereignis, weil ich hatte die ganze Zeit ein ganz komisches Gefühl bei dieser Konfirmation, weil an sich war das schon eine nette Veranstaltung. Der Pastor hat sich auch, Pastor heißt, ja, evangelisch? Ja. Ja. Hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Der und hat Pfaffe. Auch, der meine Schwestern und ich haben halt der Konfirmandin auch ein Geschenk gemacht, wo wir auch geschrieben haben, ja, es ist gut, an etwas zu glauben, aber vor allen Dingen glaub an dich selber. Und das ist eigentlich genau dasselbe, was der Pastor auch erzählt hat in der Ansprache, was ich eigentlich ganz gut fand. Er meinte, das Wichtigste, was ich euch schenken kann aus dieser ganzen Zeit, ist in dieser Kiste. Und in der Kiste war Gold. Nein, ein Spiegel. Wow. So wow. Okay. Wow. Ja, es ist nicht so. Ja, aber ich fand das, nein, das ist nicht okay. Das ist es kommt darauf an, wie es präsentiert ist. Und ich finde, von der, was man 14-jährigen Leuten sagt, finde ich, ist das schon in der Zeit, was man denen sagen kann. Und danach kam dann, hat dann eine Frau geschenkt allen Leuten in der Kirche, dass sie von Cat Stevens Halleluja singt. Und das war dann wieder so der ganze Effort von dem Paar. Ich finde das aber gewagt, in der Kirche ein Lied von Yusuf Islam zu singen. Genau, mhm. Das fand ich auch. Und ich fand es auch sehr schön, dass das so geschenkt war. Und das kam, war der Follow-up der hat sich wirklich ins Zeug gelegt, der Pastor. Und die Ansprache war schön, war eigentlich gut. Und dann wird das kaputt gemacht durch ein nicht so ganz selbstbewusst vorgetragenes Halleluja aus dem Hintergrund der Kirche. Und ich habe mir ganz doll auf die Wangen gebissen, weil ich am Ende geblutet hatte. Und ich hatte auch so Abdrücke von meinen Fingernägeln in der Hand. Naja. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie zurückgedacht an meine Konfirmation und habe dann gedacht, so wow, als ich konfirmiert wurde, habe ich wirklich so mit aller Kraft geglaubt an Gott und habe das auch gemacht und nicht wegen des Geldes und so. Und dann war ich irgendwie sauer. Also nicht nur auf mich selber, aber ich fand es irgendwie, es ist komisch, Leute, also ich finde es an sich von der Sache her, dass man sagt, okay, ich denke, ich bin in diesem Alter, dass ich mich konfirmieren lassen kann, dass ich sagen kann, ich möchte an etwas glauben. Ich nehme bewusst diesen Schritt vor, finde ich eigentlich gut, weil das ist besser, als wenn du getauft wirst und dann sozusagen das einfach bist und dann von vornherein daran glaubst. Und dann andererseits ist, was das Problem ist, vor allen Dingen finde ich, dass man 14 ist und dass man ganz viele Geschenke bekommt, die man sonst nicht bekommt. Das wäre vielleicht gut so ein. Und ich finde es auch ein bisschen früh mit 13, 14, 15 konfirmiert zu werden. Weil also ich habe irgendwie bei mir das gehabt, ich bin halt immer so aufgewachsen und erzogen worden. Ja, es gibt Gott und es wurde nie jetzt uns reingetrichtert, aber es war irgendwie doch, wenn man halt sowas gesagt bekommt, dann steht das nicht außer Frage. Und oder man stellt es nicht irgendwie in Frage. Und dann, als ich irgendwie so 17, 18 war, habe ich irgendwann gedacht, das ergibt alles keinen Sinn mit Gott. Mhm. Ich kann da nicht mehr dran glauben. Und davor war ich echt wirklich ziemlich extrem, habe ich an Gott geglaubt und habe auch gesagt, oh nee, das kann ich jetzt mit meinem Glauben nicht vereinbaren und solche Sachen. Und dann, als ich dann aber irgendwie gedacht habe, es gibt keinen Gott, dann bin ich irgendwie total für 3 Monate bis ein halbes Jahr in so eine Grube gefallen, wo ich dachte, okay, es gibt keinen Gott, es gibt kein Leben nach dem Tod. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt am Leben bin. Und das hat mich irgendwie total schockiert. Ich konnte irgendwie ein halbes Jahr fast nicht schlafen so richtig. Mhm. Und habe immer ganz lange abends wach gelegen. Das ist jetzt wahrscheinlich, vielleicht geht es ja allen Leuten irgendwie mal so. Aber ja, ich denke mal zumindest allen, die mal ganz stark glaubt haben. Ja, und ich fand unter diesem Hintergrund finde ich das irgendwie doof, Leute christlich zu erziehen und zu konfirmieren. Ich finde es besser, wenn man das macht so rum, dass man sagt, erst mal sagt, ihr könnt daran glauben, es gibt diese Art von Glaubensrichtung, aber du bist zu jung, um das sozusagen zu wissen. Und dann kann man sich mal, und dann ist es eigentlich auch an sich nicht schlecht, sich mal ein Jahr in eine Kirche zu setzen und etwas über diesen Glauben erzählt zu bekommen und am Ende zu sagen, okay, will ich das machen? Halte ich da was von? Weil an sich ist das ja, was man im Konfirmandenunterricht macht. Und das ist ja auch für unsere Gesellschaft wichtig zu wissen, wie die funktioniert und auf was für Regeln die sozusagen basiert und auf was für Glaubenskriterien und Grundsätzen. Und wenn man dann keine Geschenke am Ende bekommt, kann man auch sagen, ja, okay, nö, ich will das nicht machen. Ja, die Geschenke sind halt ein bisschen. Das ist halt wirklich das, was so ein bisschen perfide daran ist, finde ich. Naja, das waren meine 5 Minuten zur Konfirmation. Das ist halt grundsätzlich eigentlich nicht zu vereinbaren, dass man irgendwie was Institutionalisiertes hat und was auf einen Glauben hinarbeitet oder basiert. Weil nun mal Glauben eigentlich nicht das, was sehr persönlich ist. Und das kann man in keiner Form verallgemeinern oder auf eine Stufe, eine Altersstufe oder wie auch immer bringen. Also. Ja, und halt, man ist in Deutschland mit 14 Jahren religionsmündig und kann dann selber die Religion entscheiden und darf aber erst mit 18 wählen. Ja. Also sein Seelenheil darf man mit 14 entscheiden, aber die Landtagswahl erst ab 18. Also da ist irgendwas falsch rum. Ja. Das finde ich ja, genau, das ist irgendwie schon seltsam. Da, gerade weil das solche Sachen sind, wo man eigentlich in dem Alter, finde ich, da hat man eh schon genug um die Ohren mit Pubertät, ja, dass man da jetzt irgendwie gute Entscheidungen treffen kann in der Hinsicht. Man sollte lieber auch so eine Art Ritus haben, dass man 14 ist, wie es auch in Japan gibt, es ja auch dieses so Coming-of-Age-mäßige Tage, wo man dann Geld und sowas bekommt. Was ja, im Osten gibt es auch sowas, ne? Ja, diese, ist das Jugendweihe? Jugendweihe, ja. Ja, das ist so, das ist auch immer Party. Das ist auch Alkohol. Das ist, glaube ich, dasselbe wie, ja, nur halt, ja, ohne Gott. Die Frage ist ja grundsätzlich ohnehin, ob man sich, wieso muss man sich irgendwann entscheiden? Ja, was heißt auch entscheiden? Ja, ja, eben, aber das ist eine Entscheidung, die man trifft. Man sagt entweder ja, ich glaube daran, an diese festgelegte Spur, oder nicht. Ja, und ich habe auch gar keine Probleme damit, wenn ich weiß nicht, ich hab nur das Problem damit irgendwie, dass immer, wenn ich in die Kirche gehe, mit jedem Mal werde ich irgendwie immer wütender. Mhm. Oder wenn ich immer nachdenklich und ich werde traurig. Und ich habe auch erstmal zu meinem Vater gesagt, du weißt schon, dass wenn ich sterbe, ich will auf gar keinen Fall eine christliche Trauerfeier irgendwie haben. Weil als meine Mutter gestorben ist, das war irgendwie ganz schrecklich. Es ging mir wirklich schlecht in der Kirche. Mhm. Ja. Ja. Naja, wenn dann da so ein Zauberer steht und so Sachen erzählt. Ja, und wenn einem irgendwie, was mich einfach nicht tröstet und was vielleicht viele Leute tröstet, aber es ist so, das macht mich einfach, das ist Quatsch, was dann da erzählt wird und das macht mich dann nur wütend. Ja, was ich noch denke, ist, dass halt, ich meine, in Deutschland haben wir den Vorteil, dass eben die Kirche, gerade die evangelische, ja auf diesen lokalen Gebieten und sowas und halt, oder halt in diesen kleinen Sachen wie jetzt Konfirmation und so, da sind die eben so, wie du sagst, dann sagen die halt, ja, das ist nicht so wichtig mit Gott und sowas. Aber das ist ja eigentlich nicht der Gedanke von institutioneller Religion, dass sie einem erzählen, also Hauptsache, ne, dir geht's gut. Und da haben wir ja wirklich das Glück. Nur das Problem ist halt eher, dass viele Leute damit, oder was heißt das Problem, wo ich ein Problem sehe, ist, dass viele Leute da eben positive Erfahrungen haben, eben, dass man da sieht, oh, es ist ganz schön, dass man so eben Sachen zusammen macht und dass man da eben man wird jetzt erwachsen, man kriegt dann so eine schöne Feier und so, und das ist ja alles was Gutes. Und gleichzeitig sitzen dann aber eben gerade Leute von der katholischen Kirche in irgendwelchen Gremien, wo sie über Sachen entscheiden dürfen, was sie dann aber nach ihren dogmatischen Gesichtspunkten machen und nicht nach dir geht's gut, sondern nach Gott hat gesagt, AIDS ist nicht so schlimm wie Kondome und so Sachen. Ja, gut, jetzt, man darf jetzt auch nicht alle vermischen, nicht alle Kirchen sind gleich und sowas, aber ja. Also darf jeder glauben, an was er will, komplex. Aber so... Deswegen ist es eigentlich auch nur so eine sehr subjektive Erklärung. Ja, aber es ist schon interessant, wie das so ist, weil gerade halt, man käme ja nie auf die Idee, wenn ich jetzt so irgendwie in, was weiß ich, in Haiti wäre oder sowas, und da wäre jetzt irgend so eine Voodoo-Zeremonie, dann würde ich das die ganze Zeit nicht im geringsten ernst nehmen können. Weil ich immer denken würde, das ist Unfug. Ja. Und so ähnlich geht es mir halt auch hier in der Kirche. Und andererseits ist es aber so, dass für ganz viele Leute es völlig normal ist, in der Kirche sich dann das anzuhören, was jetzt Jesus darüber gedacht hat oder was Gott über irgendwas gesagt hat. Und das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Ja. Ein bisschen komisch. Ja. Du hast auch ein bisschen komisch Kirche mitgebracht? Bisschen komisch Kirche, oder ein bisschen komisch Gott. Genau, heute reden wir über Gott, Yahweh, El Elyon, Elohim, Jehova und auch Allah. Alles derselbe. Mhm. Und ich habe nämlich mich mit Gottesbeweisen beschäftigt. Und auf der Seite godandscience.org gibt es sehr gute Artikel über so in Beweise für Gott, Evidence for God, und der beste Beweis ist, glaube ich, der, ich weiß nicht, warum das ein Beweis für Gott ist, aber auf jeden Fall ist er sehr interessant zu lesen, nämlich Why Sex with Robots is Always Wrong, The Impending Demise of the Human Species. Und das ist schon ziemlich interessant. Also Gott findet, dass Robotersex schlecht ist. Und immer schlecht ist. Immer. Keine Ausnahmen. Auch nicht, wenn du zum Beispiel jetzt dement bist und halt so Schmerzen hast, dass du das rauchen musst. Dann ist okay. Also Robotersex ist immer falsch, es sei denn, es ist ganz geil. Dann ist es okay. Ach, dann bin ich wollte gerade schon meinen Staubsauger. Ich habe mir jetzt einen Roboter-Staubsauger gekauft. Ich habe mir jetzt den Roomba gekauft. Ich habe dem so Lippenstift aufgemalt. Mhm. Ja, das ist ja mein Wilson, der hat ja diesen Volleyball oben drauf genagelt. Sehr schön. Ja, und auf dieser Seite gibt es jetzt eben diesen Artikel, warum Sex mit Robotern immer falsch ist. Und das ist eigentlich kein Artikel, sondern eher eine kleine Science-Fiction-Roboter-Sex-Kurzgeschichte, die ich einfach mal vorlesen werde und an besonders lächerlichen Stellen kommentiere. Okay. Also, soll ich das auf Englisch vorlesen oder soll ich das während des Lesens übersetzen? Vielleicht kannst du es ja während des Lesens übersetzen. Krass. In Russisch. Ja. Und jetzt. Ja. Okay, das war eine klare Antwort auf meine Frage. Ja, ich lese einfach auf Englisch vor. Nein, übersetzt. Okay, gut. Oder wenn du es auf Englisch liest, dann musst du es auf jeden Fall mit deiner Jigsaw-Stimme vorlesen. Nein, lieber nicht. Also, ich mache es lieber auf Englisch, sonst wird das so stockend. Okay. Okay. Also, Brian was 28 when he bought his first FACA. Und das ist die Abkürzung für Female Anatomically Correct Android. Also, wir sehen, in der Zukunft gibt es nur noch Android. iPhone ist... Ja. Weil es ja kein Porn gibt auf iPhone. iPorn? Nein, gibt's nicht. Gibt's nicht? Oh, lass uns mal schnell die Domain. Steve Jobs verboten. Deswegen kann man nicht Flash machen auf dem iPhone. Richtig. Oder? Ah, okay. Das glaube ich vielleicht. Nicht. Ich finde es gut, dass ein Bestandteil dieses Wortes ist, dass der anatomically correct ist. Das ist das Wichtige. Ja, also ist der Roomba sowieso egal. Ja, Roomba-Sex ist in Ordnung. Was mit Diskusscheibe ist. Ja. Also anatomically slightly deformed. Ja. Also auf der Seite steht auch unten, ist eine große Jubel-Arie auf Steve Jobs, weil er eben Porn verboten hat im iStore. Mm. Weil Porn destroys America oder so. Naja, also Brian war 28, da hat er sich seinen ersten Faka gekauft, FACA. They had been around since the early 2020s, but had been much too expensive to personally own. Now that the price had dropped to around $80,000, Brian had thought he would buy a car every 8 to 10 years instead of every 4 to 5 years. Das man merkt, das ist aus Amerika. Ja. Ja. A new far car in between. Ich sage jetzt immer nur far car. Besides, the new far car were much more realistic than the old ones, since the technology had developed to provide cooling to all internal computers and simultaneously make the robot warm to the touch by providing fluidics through the computers to dissipate heat through a network of capillaries located just under the skin. In Anführungsstrichen. Ja, ich hoffe, die Anführungsstriche waren auch im Podcast. Ja. Ich hoffe, das ist echtes Skin. So Chicken oder vielleicht so, yes. So aus Pavellas, Leute, die da von der Polizei gekidnappt werden, wie bei Max Payne 3. The new models were friendly and warm. Brian was introduced to fuckers in college, where fraternities would rent a fucker during the weekend and go on binges of drinking and sex. The rental prices were rather high at first, since these fuckers were million-dollar machines. But eventually the supply caught up with demand and almost everybody could afford to rent or buy one. Das ist die Introduction. Das ist aber schön. Was ist denn mit Prostituierten passiert? Die wurden von denen abgelöst. Wurden von den Fuckers. Ja, aber die sind noch so viel teurer als... Ja, aber... Okay. Du kaufst halt einmal so ein Ding. Das haben die auch. Ja, für 80.000 kann ich mir auch. Der das Spiel Heavy Rain gemacht hat. War das halt mit bei Groupon? Wie heißt denn der nochmal? David Cage, der Heavy Rain gemacht hat, hat gerade so ein Concept-Video von seiner neuen Technologie. Das war ja genau dasselbe eigentlich. Das war so, ja. Das war so schön, wie sie geweint haben. Ja. Naja, und das ist auch gut zu sehen, dass sich Fraternities nicht geändert haben in 20 Jahren. Ja. Und es ist ja auch, was daran ein bisschen die Ironie an der ganzen Sache ist, ja, dass es ja auch jetzt ein Steve Jobs Modell in der Zukunft gibt von diesen Fuckers. Ja, das könnte natürlich sein. One more thing. Und dann werde ich jetzt über das Early Fucker Design reden. Mhm. Early attempts to create human-like robots were forced to rely upon microprocessor technology. Ich glaube, es soll rely heißen. With large, heavy batteries that required frequent recharging. Und jetzt überlegt euch mal so einen Roboter, wo ihr denkt, das ist ein richtig sexy Roboter. Und dann habt ihr wahrscheinlich schon an Asimo gedacht von Honda. Also ich habe schon an... Ich habe so viel Anime gesehen, ja, dass ich ganz viele im Kopf habe. Man sagte jetzt nämlich, Asimo, produced by Honda, was the first robot to display human-like movement. Ich weiß nicht, ob der ihn wirklich mal gesehen hat, wie er sich bewegt. Ja, aber sieht aus wie ein Astronaut. Der macht vor allem human-like Treppe runterfallen. Ja, er kann nur Treppe. Hauptsächlich kann er Treppe runterfallen. Ja. Gut sind auch diese Tanzroboter, die so ganz schlecht tanzen. Ja, die gefallen mir auch. Aber die kann man einfach auf jeden Dancefloor stellen und die heizen echt die Party. Die können immer auf der Stelle stehen und sich so von links nach rechts so bewegen. Ja, but was capable of only an hour's operation before recharging its 17-pound battery pack. However, the invention of carbon nanotube-based computers increased the computing power, reduced power consumption and decreased the weight of computing electronics. Also irgendeiner mag sehr das Wort Computing. Coupled with rapid increases in speech recognition, Siri, the first human-like robots were soon being manufactured. Instead of magnesium frames covered with thick plastic, the robots were eventually designed using lightweight carbon fiber composite, designed to mimic the structure of human bones, moved by pulley systems to generate the full range of human motion. The hard plastic was soon replaced with fabrics that felt like real skin. Thus, the transformation from machine to android was nearly complete. Das ist total bescheuert. Warum machen die diesen ganzen Star Trek-Gebubble, wenn das doch eh nur erfunden ist? Das ist verschwendete Zeit, diese Geschichte zu schreiben. Kann man ja beschreiben, die Technologie war so weit, dass man menschenähnliche Roboter machen konnte. Ja. Man muss doch da nicht so für so eine Kurzgeschichte so ein Universum erschaffen. Philip K. Dick. Ja, das ist wirklich ein bisschen zu aufwendig. Ja. Aber ich mag das aber, wenn die so ganz genaue, generische Angaben. Ja. Es wurden ganz viele Fortschritte so in Carbon-Nanoröhren, ja. Tubes, Tuben, Nanotuben, wo Nano-Zahnpasta drin ist. Ja, und jetzt schwingt es aber um, nämlich from good to bad. Okay. Not content with merely an online presence, the adult entertainment industry soon realized that androids, properly constructed, could earn them billions of dollars in additional revenue. Da möchte ich ganz kurz anmerken, dass es ziemlich armselig ist, dass man mit adult entertainment meint Sexindustrie. Ja. So, alles andere ist für Kinder. Ja, aber es heißt nun mal so, oder? Ja, in Amerika heißt es so. Ja. Aber bei uns heißt es nicht Erwachsenenunterhaltung. Bei uns heißt es halt Erwachsenenunterhaltung. Nein. Es sei denn, man wohnt in den 50ern. The first Herrenmagazin. Ja. Das ist aber eine Schweinerei, weil man dadurch Kindern aber den Zugang zu Pornos verwehrt. Richtig. Ja, das muss man auch mal so sehen. Ja. Wer denkt dann an die Kinder? Und dann stehen die Kinder wieder nachts auf, ja, und müssen einen VHS-Rekorder anstellen und solche Sachen. Ja, und müssen wieder nachts auf drei. Aber es ist ja auch insofern gut, weil die Kinder sind ja die Einzigen, die wissen, wie VPS funktioniert. Und sind die Einzigen, die nachts die Filme auf Sat.1 aufnehmen können. Ja, aber es ist total dumm. Und da haben die doch wieder Mann um Mann aufgenommen. und die sind total übernächtig die ganze Zeit und müde und werden schlechter in der Schule. Ja. Also, legalized. Richtig. Moment, worüber rede ich gerade? The first of these sex robots were crude, non-animated versions introduced in the early 2010s. Und da ist eine Fußnote, weil die dann irgendein Modell gefunden haben, wahrscheinlich Real Doll oder so. Mm. However, soon top programmers and engineers were hired away from the automakers and computer companies with offers up to 10 times their average salaries. Similar to what had been done with the movie business in the late 2010s, when they had hired away Hollywood's best CG programmers to turn out realistic-looking virtual pornography movies. Ich glaube, die haben falsche Vorstellungen davon, wie viel Geld so ein Pornofilm mit echten Menschen zu produzieren kostet. Ja, das stimmt. Das ist so, für $200 bist du dabei, wenn du eine Kamera hast, aber so CG. Du musst erstmal wieder so eine Farm bauen. Mit 100 Computern zusammengeschlossen, die ja 1 GB Speicher haben, wie bei Toy Story. Genau. Und dann, habt ihr erst dummer gelesen. Und dann geht wieder eine Firma pleite, wie Square bei Final Fantasy The Movie. Ja. Und alle beschweren sich danach darüber. Richtig. Und dann wird man von Enix gekauft. Ja. Und dann? Und dann muss man sein Leben lang nur noch Tomb Raider rausbringen. Und es gibt kein Final Fantasy 7 Remake, immer noch nicht. Immer noch nicht, weil die dumm sind. Es wird doch Geld drucken. Warum sind die so dumm? Egal. Ich weiß. Also wie man es erwartet hätte, die Pornofilmindustrie kauft alle Ingenieure auf und auch alle Computermenschen, Computer-Companies und gibt denen das Zehnfache vom Durchschnittsgehalt. Genau. Weil das kennt man, wenn man Leute abwerben will, dann gibt man denen das Zehnfache vom Durchschnittsgehalt. Das ist doch bescheuert. Ja, aber das ist ja, das Problem ist, normalerweise könntest du dir auch vielleicht fürs Doppelte abwerben oder fürs 1,5-fache, nur weil das halt so ein dreckiger Job ist, müssen die halt schon einfach so viel bieten, dass sie nicht Nein sagen können, weil das sind ja normalerweise gestandene, gute Menschen, diese Computeringenieure. Ja. Auch die so finden sowas nicht gut. So Christen zum Teil. Ja, alles. Ach so. Gott ist auch ein Ingenieur. Man könnte sagen, der genialste Ingenieur ever. Stimmt. Und zum Thema Marihuana können wir auch noch sagen, Gott ist ja auch the most high insofern. So. Der beste Witz. Of course, the acceptance of pornography as legitimate entertainment had rapidly escalated in the late 2000s, especially after Generation X had raised their own families. Da gibt's wieder eine Anmerkung, aber... Sind wir Generation X? Oder? Nein, wir sind die Facebook-Generation oder so. Fun Fact zu Escalate. Wusstet ihr, dass Escalate das Wort, erst, dass es das erst gibt, seit es auch Rolltreppen in Amerika gibt? Das wurde dafür geschaffen. Krass. Ja. Geil. Das ist komisch. Ja, ist echt komisch, aber anscheinend ist es so. Ich habe es nicht geprüft, aber ich habe es letztes Mal gehört. Gut. Nee, es gibt Generation X ist die nach der Babyboomer Generation. Ja. Und dazwischen ist dann Generation Golf. Mhm. Ja. Okay. Dann ist schon Tech War. Dann ist schon Tech War. Although the newly designed Faka looked good, they were still somewhat clumsy and had trouble with all but the most common colloquialisms. For the average male college student, this was not a major problem, since conversation was not his major intent. However, when companies... Ist das das Schwierigste in der Robotik? Ich verstehe auch nicht, was das heißen soll. Also soll das heißen, dass sie nur die most common colloquialisms verstanden haben? Das eigentlich doof ist, weil das ist eigentlich eine schwierige Ebene. Ja, das ist eben schwieriger. Das ist bescheuert. Ja. Und es ist bescheuert, dass sie immer sagen College Students, weil warum haben die denn so viel Kohlen, dass sie sich das leisten können überhaupt? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich wegen Obamacare. Also es ist hier... Ja, aber haben die keine Mitstudentinnen oder so? Nein, das verstehe ich halt nicht. Ich dachte, an dieser ganzen Geschichte gibt es da keinen echten Sex mehr? Nee, das ist ja in der Zukunft, das ist ja verboten. Das ist Gott. An christlichen Universitäten. Okay. Vielleicht. However, jetzt kommt noch zusätzlich zu Unsinn, kommt noch so ein bisschen Sexismus hinzu. When companies try to market Marka, the male counterpart, to the female crowd, the acceptance was less than stellar. Although some women insisted that they weren't any worse at conversation than the average male. However, in the 2020s, prices were way too high for all but the wealthy to purchase their own Android. Das stimmt natürlich nicht. Inzwischen kann jeder ein Android kaufen. Ja. Ich meine, bei Vodafone gibt es welche für 80 Euro oder so. Genug Android heute. Nein, war aber lustig. Ich war nur, das war eigentlich da, wo Becker gelacht hätte. Und deswegen war es vergessen die awkward silence. Achso, ich muss ja noch. Ja. Ich muss noch nachholen. Erzähl mal, was über Tupper war. Life in the 2030s gibt's jetzt. The breakthrough in computing came in the early 2030s when software engineers finally were able to design computers that could learn and interact in the way the human brain works. Coupled with individual nanotube computer-controlled joints, the androids were nearly indistinguishable from average human beings. Money from the adult entertainment industry and their push for realistic motion and conversation had accelerated the technology in what would have taken decades to only a few years. So, also wir haben jetzt gemerkt, die Pornoindustrie bringt die künstliche Intelligenzforschung ganz schnell voran. Das ist ja immer so bei der Pornoindustrie. Die haben ja auch das HD voran. Durchgesetzt, VHS, 3D, ZDF. Alle haben jetzt hier, Dreisat. Stimmt. Da kommen, oder auf Arte kommen eher so. Ja. Auf Arte heißt das immer Trash, aber eigentlich meinen die Porn, wenn wir Russ Meyer-Filme kommen. Stimmt. Und mass production of Farcas rapidly brought down prices and competition with mainstream entertainment providers who didn't want to be left out of the rapidly expanding market pushed prices further down. However, what had begun as merely weekend binges in college dorms and fraternities was brought to the mainstream. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass jemand so Sachen, die Millionen kostet, herstellt, damit so am Wochenende sich so Fraternities sich das leihen können. Das ist doch bescheuert. Unsinnig. Was sollte denn der letzte Absatz heißen? Also nicht nur die Pornoindustrie hat die gebaut, sondern auch die danach übrige, auch die Mainstream-Industrie hat dann Sexsachen gebaut. Ah, okay. Also die haben auch Sexsachen gebaut, die haben nicht andere Roboter gebaut zum Mainstream. Nein, also nachher werden die ganz gut. Ah. Oder hier steht das doch irgendwie noch. Ah ja. Acceptance among the male population evolved rapidly as men realized they could get an ideal woman whose only goal was to serve him. Übrigens, das christliche Ideal für Frauen. Entertainment companies became more bold as Farker were advertised as being better than sex. Das war ganz bold bei den Marketing Companies. Weißt du, was besser ist als Sex? Sex. Das ist doch echt so, das ist doch bescheuert. Ich habe am Wochenende ein Eis gekauft und dann hat mir der Mann an der Tankstelle gesagt, was ist besser als ein Eis? Zwei Eis. Der ist aber echt ein Verkaufsgenie. Ja. Das ist nicht wie der die Unicorn-Tüten vor der Mensa verteilt. Ja. Warum war der? Ja, der darf so, ja, hier, wieder der zwei, so ein, die eine Unicorn-Tüte wollen. Wer möchte noch nicht? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Der war so ein Marktschreier und es gab Tüten für umsonst. Gab es auch einen Aal dabei? Die muss man nicht. Leider nicht. Und es gab nicht mal einen Aal und das ist so dumm, das so anzuschreien, wenn das diese Tüten sind, wo so ein kostenloser Rasierer und ein Kondom drin sind und ein Gutschein für eine Oxmox-Portemonnaie. Wow. Wenn das eh umsonst ist. Ja. Und kostenlos. Wow. Den Rasierer habe ich weggeschmissen. Okay. Aber es war eine Duschhaube für den Fahrersattel, das war cool. Ja, weil ich mich nicht mit diesem Scheißprodukt rasiere. Den gab es nämlich letztes Jahr auch schon und da hat sich der ganz doll geschnitten. Ja. Das war der erste Rasierer, mit dem ich mich je geschnitten habe. Ja. Geschichte Ende. Ja, wir dürfen leider nicht sagen, welcher das ist, weil sonst könnten wir verklagt werden von Wilkinson. Das können wir von Wilkinson Hydro 3 verklagt werden. Ja. Ja. Entertainment companies became more bold, as Farker were advertised, hatten wir schon. In addition, Farker were adept at gourmet cooking, cleaning and household chores, so that one could always use utility as an excuse to get one. Das kennt man ja, man das sagt ist immer. Genau wie mit echten Housemates. Ja, wirklich. Man sagt halt immer so, ja, das wäre doch gut, wenn wir diesen Staubsauger hätten, oder? Das wäre doch so viel besser, unser Leben. Hey Schatz, die kann auch DVDs abspielen. Hm. Und wir können damit Sport machen. Richtig. Da kann man ganz schöne Apps draufladen. Und dann kauft man das und dann in Wirklichkeit will man nur Sex haben mit dem Roboter. Oder Call of Duty. Oder Call of Duty, ist ja ähnlich. Ja. Was ist besser als Sex? Call of Duty. Oder zwei Eis. Zwei Eis. Zwei Eis. Aber jetzt gibt's Opposition to Farker. Echt? Gibt es Riots? Riots. Aber Farker Riots. Aber nicht so richtig. Ah, schade. Ich finde, ihr könntet mal hier, du bist doch jetzt Shadowrunner. Ja. Schau mal. Ah, habe ich gar nicht erzählt. Ich habe auch angefangen, Rollenspiele zu spielen. Das war genau, wie ich das von früher kannte. Die erste Sitzung ist nur Charakter erstellen. Ja, da könnt ihr doch auch mal so eine Story machen mit so Farkas. Ja, stimmt eigentlich. Das könnte ich mal dem Merlin vorschlagen. Das ist nicht sein Rollenspielname. Egal. Opposition to Farker. As more and more men were able to purchase their own Farker, marriage rates dropped precipitously. And women who were unable to find a real man turned to Marka or homosexuality in order to maintain relationships. Oh. So stellen sich das die Leute vor in der Welt. Wenn es so Sexroboter gibt, dann werden alle Leute homosexuell. Dann werden alle Leute schwul. Alle Frauen. Alle Frauen. Das wird echt hart. Weil Frauen mögen keine Markas. Weil die nicht so gut reden können. Die wollen immer nur Fußball gucken. Kaufen sich immer so EM-Schal. Too soon. Ja, nee. Tut mir leid, liebe. Ich bin so froh. Liebe Fußball. Ich habe gehört, dass da gestern Leute geweint haben, weil Bayern verloren hat. Und ich war, glaube ich, der Einzige, der sich gefreut hat. Ja, warst du. Ich habe da keine Emotionen. Ich habe aber auch keine Emotionen für Chelsea. Die mag ich eigentlich auch nicht. Aber Bayern mag ich am wenigsten. Naja. Wie die toten Hosen. Genau. Da bin ich ausnahmsweise mal mit Campino einer Meinung. Ich finde das ziemlich schlimm, dass Campino seinen Namen für so einen komischen Bonbon hergegeben hat. Ja, aber ich finde, sie sind schon lecker. Ja, ist schon lecker, aber vielleicht, wenn es jetzt auch noch Fahr-in-Urlaub-Bonbons geben würde. Oder Belas. So Kleinkuchen oder so. Nein, gar nicht. The church was inconsistently opposed to the whole Farker idea. Ich weiß nicht, was der Satz heißen soll. After all, it wasn't like there was a specific commandment against having sex with a machine. Ah, okay. Das stand in den geheimen 10 Geboten. Direkt nach, du sollst nicht Zähne putzen und dann Orangensaft trinken steht, du sollst nicht Sex mit Maschinen haben. Aber ist das nicht dasselbe, wie das, kann man das nicht auch unter dem Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Kuh? So ähnlich, ne? An added bonus für die Kirche was that abortion virtually disappeared and out of wedlock pregnancies in addition to any pregnancies at all became very rare. Und auch mit dem HIV ist das natürlich gar nicht schlecht. Kommt das noch? Nee, aber ja. HIV konnte sich nicht leisten mit Farka, weil es ist ja in Afrika HIV. Und ja. Da hat man kein Money. Sperm banks sprang up all over as women who wanted to have children were forced to pay exorbitant prices since very few men were interested in donating even with the enticement of a free Farka rental for the purpose of donating to the sperm bank. Alter, das ergibt alles keinen Sinn mehr. Ja, jetzt dreht das warum so total. Warum sollten die das, wenn das umsonst ist, dann nicht machen? Das ist viel besser als so ein klebriges Magazin. Ja, ich weiß es auch nicht. Weil jeder sich das jetzt leisten kann, weil es kostet nur 80.000 Dollar. Ja. Ja, man muss natürlich die Inflation sehen. 80.000 Dollar. Na, ich schätze auch mal, du kannst auch bei eBay, wenn du jetzt so 5 Mobilfunkverträge mitnimmst, dann kriegst du es auch umsonst. Population Control Groups, was auch immer das ist, and environmentalists were thrilled that the human birth rate was now rapidly declining well below replacement levels. Several women's groups formed an alliance in an attempt to outlaw the sale of Farka. Virtually all attempts to legislate against Farka were either blocked by male legislators or in the courts as restricting freedom of speech. Das ist ja hart, weil das ist, in der Zukunft wird es noch mehr so, dass wieder mehr Männer als Politiker da sind. Genau. Mhm. Aber es ist doch so, gerade wenn man jetzt zum Beispiel mal sieht, das ist unwahrscheinlich, bei Call of Duty Black Ops 2 ist der Präsident eine Frau. Was? Ja, und das spielt noch nicht mal in so weit entfernter Zukunft. Krass. Ich finde es gut, dass endlich das Hauptproblem der ersten Welt angegangen wird. Die Überpopulation, ja, dass zu viel Nachwuchs da ist. Ja, das muss Population Control echt. Das wollen halt die Environmentalists hier immer. Die wollen, dass alle Leute sterben. Finally, in the much-watched case City of Provo versus Farka Entertainment, prosecutors attempted to get the practice outlawed on the basis of anti-slavery laws. In attempting to prove that Farka were intelligent beings that deserved protection from oppression under the Constitution of the United States, it seemed that the lawyers for the city were going to be able to prove their point as they cross-examined a victim of Farka abuse. Jetzt kommt aber die Stelle, die ungefähr so genial ist wie in Black Ninja, die Verteidigung. My client's an idiot. Nein. Nein, the defense brought in their own Farka to cross-examine. In the middle of the examination, the defense attorney suddenly grabbed the Farka and slammed it to the ground, scattering pieces of the machine all over the floor. Suddenly, the facade of humanity was gone, as the lawyer asked if anyone was going to charge him with a crime. The last challenge against the widespread use of Farka had been crushed. Wow. Also man beweist, dass es okay ist, brutal gegenüber lebenden, fühlenden Wesen zu sein, indem man sie umbringt. Ja. Mhm. Ist das amerikanische Gesetzgebung? Funktioniert das so? Ja, das war auch in die Jury so. Das war bei die üblichen Verdächtigen. War das so, als sie das Schwein da erschossen haben im Zeugenstand? Ja. Ich hab den nicht gesehen, was haben die da gemacht? Das war so. Das war eigentlich ganz genauso. Okay. Also jetzt nähern wir uns schon dem Ende, also der Welt und auch der Geschichte. Acceleration of Perversions ist jetzt überschrieben. Initially, all Farka had been designed as young adult versions of their human counterparts. However, emboldened by their sweeping victories in the courts, Farka were soon designed as young girls and boys, and even animals, to meet every possible sexual perversion of their intended markets. Even those men who bought the adult Farka versions found their attitudes changing, since there were no consequences to anything they did with their Farka. Also wir sehen, Christen denken, solange nicht andere Leute einem auf die Finger hauen, ist es normal, dass man ganz viel Sex mit Tieren und Kindern haben will. Ja. Ja. Das ist ja die Konsequenz. Stimmt. Wir als Atheisten haben da ja keine Meinung zu. Weil Gott uns das nicht gesagt hat. Ah, aber es ist ja keins der 10 Gebote, ne? Nicht mit einem Kind Sex zu haben. Oder auch Vergewaltigung ist okay. Ja. Solange man danach auch heiratet. True Story. Ja. After all, it didn't matter if you blah blah blah. If you swore at your Faka or spoke harshly to it, since it always did exactly what you wanted. Over time, men who owned Faka became more and more rude to their human counterparts as the degradation of society accelerated. Men who owned a Faka disdained the company of real women with all their incessant demands and mood swings. Das ist so bescheuert. The sexual revolution was complete and we were all the victims. Eigentlich ist das, ja. Was soll man dazu sagen? Ja, das, damit das ist die Geschichte ist, übrigens fertig. Also, da ist, ich denke, da ist irgendwo ein cooler Film drin. So was wie. Nicht, aber man sieht auch gleich, was die Gefahren sind bei so einer Geschichte, dass man es halt zu einseitig und zu mit dem Holzhammer den Leuten reintrichtet. Also ich finde, das was klingt, man damit aussagen möchte. Das klingt wie das Drehbuch zu This is not iRobot. Also ungefähr wie This is not the Insel. Aber vielleicht ist er am Ende auch zweimal Ewan McGregor in dem Film. Das wäre schön. Einmal als Böser und einmal als Sex. Ja, Ewan McGregor war schon lange nicht mehr nackt in dem Film. Früher war das ja so sein, ja, sein Ding. Das war immer so, wenn die keinen hatten, das hier, Colin Farrell will das nicht. Okay, ja. Ewan McGregor holt ihn rein, der zieht sich aus. Ja. $10. $10. So drauf auf die Gage. Genau. Und jetzt kommen so noch wir so Statistiken. Uns an Episode 1 bis 3. Fast besagt in dem Film, von vorne bis hinten. Obi-Wan. Ja, also jetzt kommen so Statistiken und ich weiß nicht, die sind eigentlich nicht so interessant. Das ist halt einfach so Panik, dass jetzt 67% von Männern finden, dass Pornos okay sind, aber nur 37% derer Väter finden das okay. Und bei Frauen sind es 49% zu 20%. Und wenn das so weitergeht, dann werden es bald mehr als 80% sein, die das gut finden. Ich will mal die Statistik auf 99% in allen Fällen korrigieren. Ja, und ich mache mal das eine What Can I Do, das lese ich noch vor. Ja, und danach den ersten Satz von der Conclusion, der dann auch dieses Review concluden wird. Ja, so ist es da ja auch immer aufgebaut, dieses What Can I Do und dann, was man, manchmal gibt es noch Bibelstellen oder sowas. Ja. Genau, in diesem Text war es, glaube ich, mein Mann guckt immer Pornos, habe ich gelesen. Und was kann ich machen? Und dann war es so, seien Sie besser im Bett zu ihm. Ja. War dann das. Ja. Das ist nämlich die Pflicht der Frau. Seine Pflicht ist es, sie zu befriedigen auch, aber so. Aber nicht war, so sehr. Was dann da belegt wurde mit Bibelstellen. Also, what can I do? The age of just accepting pornography as a harmless pastime has ended and people need to get serious about their personal and corporate responsibility toward opposing the spread of this evil and its soon coming technological replacement. Revenue from pornography in 2006 was $97 billion worldwide. Every time you go online and view or download pornography, somebody gets paid. Mhm. Das müssen Sie mal der Musikindustrie sagen, dass das so funktioniert. Und der normalen Filmindustrie. It's time to stop that behavior and work toward the eradication of pornography. The church must speak out forcefully against casual acceptance of pornography among its members. Get your pastor to speak about it. Have him read the above story in church. Yes, in church. Und dann jetzt eine Nachricht für unsere Hörer. You atheists can just sit around and snicker at it. Where are all the atheist organizations against the spread of pornography? You hold the truth in high esteem. Pornography is bad for people. As a seeker of truth and justice, you should oppose things that are bad for people. Get it? Read the story to people among your groups. Report inappropriate content on mainstream websites. Get involved. Also ich denke, wir haben schon ziemlich jetzt zum Spread beigetragen von dieser Nachricht. Ja, aber ich möchte unbedingt verhindern, dass die $100 Milliarden an Leute verteilt werden, die davon leben. Ja. Naja, gut, man kann natürlich sagen, was man möchte. Ich denke, in der Industrie ist halt auch viel Drogenmissbrauch und irgendwas. Und meistens finanzieren die sich ja auch irgendwie mal auf komischen Wegen dann. Und wer was bekommt, ist natürlich auch mal so eine Sache. Redest du jetzt über Musikindustrie? Über Pornoindustrie. Ach so. Aber ich habe auch, ehrlich gesagt, habe ich überhaupt keine Ahnung davon. Aber ich denke mal, dass das so ist. Ich glaube, es ist relativ leicht, damit Geld zu machen. Ja, es ist relativ leicht, damit Geld zu machen, aber ich denke auch, dass es auf definitiv eine Industrie, wo die Männer im Endeffekt mehr verdienen als die Frauen, wieder mal. Weiß ich nicht. Jedenfalls nicht die Darsteller, ja, aber die Regisseure vielleicht. Es gibt halt so die, soweit ich das weiß, wenn du eine Darstellerin bist, die einigermaßen viel Bekanntheit erringt, was glaube ich gar nicht so einfach ist, weil es einfach Arschviele gibt, dann kann man halt irgendwann sein eigenes Label aufmachen und dann versuchen, Geld zu machen. Aber so wie meistens Gina sind natürlich White. Die Leute, also ich glaube, also ich habe wirklich nicht viel Ahnung, aber ich denke, dass das meiste so den Männern gehört an den Produktionsfirmen und so weiter. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Aber ich weiß, dass zum Beispiel in der Musikindustrie das auch normal ist, dass Leute sterben mit 27 von Drogen. Ja. Und das verbietet man auch nicht. Genau, das ist genau dasselbe, ja. Das heißt genau dasselbe, es ist immer, wenn es halt diesen Stardom um irgendwas gibt, wenn es und die Leute sich kaputt machen. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es so in so spitzen Wirtschaftskreisen, wo die Leute, das sind die Leute, die sich die teuren Drogen auch leisten können, da wird auch sicherlich so ein bisschen was konsumiert werden. Ja, und beim Wrestling. Und beim Wrestling. Das muss man immer wieder sagen, man kommt immer wieder eigentlich aus Wrestling. Ja. Also ich finde es gut, einen ganzen Industriezweig so per se schon zu verdammen, der ganz offensichtlich ganz viele Leute beschäftigt. Und finde ich auch. Jetzt möchte ich noch den letzten Satz, den ersten Satz der Conclusion vorlesen und dann auch nicht mehr. In case you didn't get it, this page is not about sex with robots at all. Okay. Okay. Hast du doch recht. Gut, dass Sie das nochmal gesagt haben. das ist wirklich schön, dass das daran kommt. Naja. Ich finde das echt, das ist bescheuert alles. Das ist natürlich so, das ist genau wie alle anderen Sachen, ob du normale Filme hast oder sonst was, sobald es irgendwie von Leuten nur benutzt wird und die sich in irgendwelchen desillusionierten Welten verfangen, ist das immer alles schädlich. Aber das ist bei allen Dingen auf der Welt so. Ja. Und bei Pornografie ist es halt immer recht leicht, das zu sagen, dass dann irgendwelche Männer sich da nicht mehr auf Frauen einlassen können, wie sie es eigentlich sollten und so weiter. Aber ich denke, vielleicht hilft es auch anderen Leuten weiter. Ja, vor allem wird es halt helfen, wenn, wenn man nicht in der Kirche sagt, halt versucht, das Sachen so zu unterdrücken. Und dann andererseits haben die Leute halt dann so Pornografie als sozusagen das Gegenbeispiel. Und dann kriegen sie so zwei ziemlich verzerrte Sichtweisen von menschlichen Verhältnissen, von menschlicher Sexualität und denken dann, man muss sich jetzt dazwischen entscheiden sozusagen. Und das ist natürlich bescheuert. Ja, und dann wird es wieder unterdrückt auch so. Und dann wird es noch seltsamer einfach mit der verzerrten Sichtweise. Ja. Wenn man, das darf man eigentlich nicht schauen, dann hat man das, dann fühlt man sich nochmal wieder extra schlecht, wenn man das dann trotzdem mal anguckt und fühlt sich sündig oder irgendwas. Ja. Sünde ist eh das beste Konzept. Ja. Aber zum Glück ist bei uns ja größtenteils Sünde darauf reduziert, dass man nicht Leid Schokopuddings isst. Ja. Ist ja besser, wenn es auch bei uns Scham wäre. Nicht Sünde. Ich glaube, Sünde ist schon das dümmste Konzept, aber Scham ist ziemlich knapp drunter. Mhm. Ja, aber ich bin ein Fan von Scham. Ja, es ist gut. Das ist wenigstens ein schlechtes Gefühl, was man ganz alleine haben kann, ohne Gott. Genau. Ja. Also das ist von der Seite godandscience.org und die ist eigentlich von oben bis unten ziemlich gut, die Seite. Ja. Und ich kann das wirklich empfehlen. Der Tumoralpathologie Iguanodon gibt beide Daumen hoch. Ja. Zu dieser Seite. Wenn die das Banner haben wollen, das Logo, können wir das denen ja auch mal zuschicken. Vielleicht packen die es drauf. Vielleicht können wir auch so einen Webring mit denen machen. Oder, oder uns so Awards gegenseitig geben. Humoralpathologie, Evidence for God, Website of the Month. Kriegen die dann. Ja, und vielleicht schicken wir denen auch ein T-Shirt zu. Können wir mal machen. Haben wir kein Geld für. Nee. Ah ja, aber über Flatter kam wieder ein bisschen Geld rein. Das war wieder sehr nett. Schön. Vielen Dank. Und was wir noch sagen müssen, wir schicken auf jeden Fall noch die Buttermilch raus. Wir denken da immer dran und dann vergessen wir es wieder, aber die Preise kommen. Genau. Nur wollte keiner die. Nein, die wollte schon jemand haben. Ja, die Buttermilch schon. Wir haben nur noch nicht, das Problem ist vor allem, dass Bäcker immer unterwegs ist, wie heute, und deswegen wir ihre Unterschrift noch brauchen. Der steht hier gerade auf dem Tisch, signiert von Roger, Tim und mir, aber das will ja keiner. Stimmt. Das will ja wieder nur jeder Bäcker hören. Ich bin mal gespannt bei den Downloadzahlen von dieser Folge. Ja. Und dann soll man jemand sagen, dass es nicht gut eine Downer-Folge war. Die traurige Folge. Das ist dann unsere zweite ernste Folge. Tut uns leid, dass wir so viel Seelenstrip diesmal machen müssen in diesem Podcast. Genau. Ja. Willst du uns noch einen traurigen Traum vorlesen? Nee, ich will jetzt auch noch was Ernstes machen, weil ich habe nämlich bei der Recherche des Traumes bin ich auf eine Weissagung gestoßen, eines Träumers. Und die werde ich jetzt mal vorlesen. Die ist nämlich passiert, bevor dieses Ereignis tatsächlich geschehen ist. Wurde das schon im Forum gepostet. Und ihr werdet gleich, euer Mind wird gleich ziemlich blauen sein. In der Politik... Ich setze mal kurz die Kopfhörer ab, dass sie nicht kaputt gehen. Ja, ja. Okay. In der Politik der Westmächte fand irgendein Ereignis statt, das sehr überraschend war und die ganze Welt betraf. Im Traum ging es um eine bestimmte Person, sehr einflussreich. Ich kann nicht genau sagen, was im Einzelnen geschehen ist, ob es ein Rücktritt oder Tod ist oder wer es ist, aber das Ereignis hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Zukunft und stürzt viele Menschen in Ungewissheit. Bada. ja. Eurovision? Ja. Ist das nicht der Anschlag auf Obama? Das darf man nie sagen, weil das kann nicht immer zu dem Zeitpunkt, an dem diese Folge online ist, ist das vielleicht geschehen. Ja, aber ich finde es gut, dass man sowas in so Foren postet und dann sagt, bitte sag mir, was dieser Traum bedeutet. Was? Das war alles? Das war alles. Das war die Voraussage. Ich verstehe das nicht. Soll ich jetzt den Ton dahinter machen dann nachträglich, diese Traummusik oder nicht? Nee, du sollst unsere Weissagungsmusik machen. Ach so. Das ist dann eine ganz andere Musik. Die hatten wir bisher immer. Nee, aber ich habe auch noch tatsächlich einen echten Traum mitgebracht. Mit Aussage. Oder okay. Mit Einlage. Aber mit Gruselfaktor. Oh. Da gab was so einen Gefrierschrank, der aussah wie eine Spülmaschine. Ich zog ein Lamm raus und verletzte es so stark, dass Gedärme am Hals rausschauten. Was? Wow. Aber es blutete Gedärme nicht. Gedärme am Hals? Ja. Ich hielt es im Arm und weinte und sagte ihm, dass es mir sehr leid tut, dass ich es verletzt habe. Ich umklammerte den Hals mit meinen Händen, damit die Gedärme nicht rausfielen. Das ist aber nicht anatomically correct. Nein. Das Lamm sah, dass es mir leid tat. Auf einmal wurde das Lamm zu einem Hund. Er sprang mir aus den Armen, ging zurück zu dieser Gefriertruhe, legte sich dahin, wo es am Anfang lag, zum Sterben. Denn diese Gefriertruhe war auch dazu da, um Tiere zu zermetzeln. Und der Hund wusste das. Er schaute mich traurig an, aber sah entschlossen aus zu sterben. Meine Mutter haute die Tür zu und meinte, selber schuld. Man sah, wie es einfror. Auf der anderen Seite dieser Tötungsgefriertruhe in der Form einer Spülmaschine sah man drei schwarze weitere Hunde. Einen ausgewachsenen und zwei Babys. Die waren sehr klein und halb erfroren, aber noch am Leben. Aus irgendeinem Grund holte ich eines der Hundebabys raus und machte die Tür wieder zu. Ich nahm es mit in ein Zimmer und mit mir fiel auf, dass es voll war mit gefrorenen Handtüchern. Ich machte die Handtücher weg und versuchte, es mit einem größeren zu wärmen. Dann fiel mir ein, dass Körperwärme gut sein soll. Plötzlich hörte ich, wie es laut wurde und die Maschine die anderen drei Hunde zerfetzt. Das ist echt ein komischer Traum. Ja. Wollt ihr den wieder interpretieren? Wow. Also ich denke, das ist der Traum, den man hat, nachdem man eines seiner Haustiere an die Waschmaschine, Spülmaschine oder Gefriertruhe verloren hat. Was ja mal passiert, wenn hier kleiner Kater Carlo mal da reinfällt und man ein neues Hähnchen rausholt oder so. Weil komischerweise, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber eigentlich sind fast alle Gefriertruhen heutzutage Tiertötungsmaschinen, wenn du eins reintust. Ja. Ich find gut, die Gefriermaschine, die Gefriertruhe, die aussah wie eine Spülmaschine. Ja. Das ist ja wie viereckig und weiß. Was ist denn da der Unterschied? Ich denke, dass die ja zum Einfüllen. Oder dass man die so aufziehen. Spülmaschine, es ist wirklich bescheuert. Vielleicht geht sie ja nach vorne auf. Klappt so auf. Das wäre praktisch eigentlich, so eine Gefriertruhe. Das war ziemlich halt. Aber ich mag diese Träume mit den vielen Tieren immer, auch wenn es ein bisschen ein Downer ist, wenn die alle zermetzelt werden am Ende. Ja, ich meine, ich habe ja auch zwei Haustiere und da wäre so eine Gefriertruhe manchmal ganz praktisch. Ja, wenn die wieder ganz viel Dreck machen und einen kratzen. Richtig, wenn die einen wecken, indem sie kratzt, einem wird zermetzelt. Die Kralle in das Gesicht. Genau, und dann denken wir wieder, dass du ein Opfer häuslicher Gewalt geworden bist. Genau. Und eigentlich stimmt das auch. Genau. Aber kann man die einfach so vor Gericht stellen, so eine Katze? Also bei dem Prozess hat einer mal eine Katze cross-examined und dann gesagt, na, wer will mich jetzt verklagen? Ja, das ist ein interessanter Traum. Ich kann auch noch einen Traum erzählen. Ja. Ich hatte nämlich auch einen Traum, der ungefähr so war wie die Träume, die da sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch ganz zusammenkriege, aber zumindest in Details. Also ich war in Japan in einem, in einer Art riesigen Kaufhaus, wo aber auch so drin war, so Spielhallen und Cafés und sowas. Und es war Nacht. Und es war aber auch das Hochhaus, wo Stirb langsam drin spielt. Nakatomi Plaza. Ja, Nakatomi Plaza. Und dann weiß ich erstmal ganz lange nicht, was passiert ist. Und dann wusste ich aber, dass ich zu dem großen Platz unten gegangen bin, wo Leute waren, wie zum Beispiel die Freundin von meinem Bruder und Carl Sagan. Und die hatten alle so Handtücher um den Kopf. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wart ihr duschen? Haben die gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte auch mal duschen. Und dann haben die gesagt, ja, da hinten musst du hin. Da bin ich da hingegangen. Das war so ein Laden, wo man duschen konnte. Aber ich war suspicious, weil das komisch war. Und dann ist mir aufgefallen, das war nicht nur ein Duschladen, sondern auch ein Sexladen. Und dann war mir das unangenehm und ich wollte nicht reingehen. Und dann habe ich mich da geweigert und bin stattdessen durch den Flipper in den Hamburger Laden gegangen, wo die gesagt haben, wir haben aber keine Plätze hier und du bist falsch rum reingegangen. Eigentlich kann man nur rein, wenn Plätze frei sind, aber du kannst es draußen essen. Dann bin ich rausgegangen, wo man Pac-Man spielen konnte am Automat. Ja. Ist bisher logisch, ne? Und dann bin ich weitergegangen mit meinen Pac-Man-Sachen, nicht meinen Pac-Man-Sachen, mit meinem Hamburger, bin ich gegangen zu einem Automat, wo jemand drin war, der einem die Zukunft voraussagte. Und dann hat aber diese Person, die Zukunft voraussagte, war ein Insekt, was mutiert war zu einem Mensch. Und das war aber normal in dieser Zeit. Und dann ist der Boden aufgebrochen und alle sind reingefallen. Das war der Traum. Hast du davor die unendliche Geschichte 2 geschaut? Nein. Du bist immer noch dreckig am Ende des Traums, oder? Ja. Ich finde es lustig, dass du in allen Träumen, die du hier bisher erzählt hast, immer einmal im Burgerland bist. Stimmt. Ich träume anscheinend ziemlich oft von so Burger. Ja. Vielleicht, weil du so oft auch mal so einen Burger isst. Ich habe heute Morgen einen gegessen. Krass. Zufall? Nein. Ich bin wieder zum Burgermeister. Also, ich weiß nicht, wie man den Traum interpretieren soll, aber es war schon komisch. Ich denke, es ist gerade in der heißen Spielentwicklungsphase, ist das auch ein typischer Traum, den man hat. Denke ich auch. Und dann kamen so Jägersmänner. Ja, na schön. Aber gut, es war heute eine etwas kürzere Folge, denke ich. Ja. Das liegt vor allen Dingen daran, dass Becker nicht da ist. Ja. Und dass wir keine Zeit haben. Aber bald gibt es vielleicht wieder eine erfreuliche Folge. Ja. War ja auch ganz okay diesmal. Ich denke auch. Wir haben schon schlechtere Folgen aufgenommen. Weitaus schlechtere. Aber wir haben auch eine Mal nicht gesendet. Ja, das ist aber, glaube ich, macht gerade noch so den Cut, dass wir die trotzdem senden können. Was meint ihr? Ja. Wollen wir es wagen? Ja, wir wagen. Ja. Wir senden. Müssen wir noch mal was aufnehmen. Oh Gott. Ja, und dann würde ich sagen, dass wir euch drum bitten, wenn ihr diesen Podcast mögt, könnt ihr entweder T-Shirts kaufen oder flattern oder einfach nur sagen Hallo oder so. Aber was auch eigentlich für uns am besten ist, wenn ihr einfach weiter sagt, den Podcast an eure Freunde und Verwandten oder so, damit wir mehr Hörer haben, weil dann macht es mehr Spaß, weil wir alle so eitle Pfauen sind, die das geil finden, wenn dann bei Facebook steht, Reach 700 Leute. Ja, das ist immer wunderbar. Aber andererseits auch ein Kompliment an die Hörer. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass wir recht viel Post in letzter Zeit bekommen haben. Ja, das stimmt. Nur wirklich leider nicht genug Zeit, diese ganzen Links dann immer nachzuverfolgen und so. Aber wir freuen uns trotzdem über alles, was kommt. Genau, also gerade auch diese Links, die da zum Teil kommen, werden halt auch oft Futter dann für spätere Folgen. Nur man muss eben immer gucken, was man gerade hat. Ja. Ja. Jetzt haben wir gerade Stress. Jetzt haben wir gerade Stress, das stimmt wirklich. Aber bald haben wir es geschafft. Und dann können wir nur noch podcasten, weil wir nichts anderes mehr machen müssen, weil wir ausgesorgt haben. Richtig. Dann kommen die Millionen von unserem Spiel. Ja. Ja, habt ihr noch einen Schlusssatz zu sagen? Sonst sage ich so einen coolen Spruch. Sag einen immer coolen Spruch. Wir sehen uns in der nächsten Edition. Das war geil. Bum, bum.